Dieses alles, Herr, bist du, sollten bereits die ersten Jünger und Apostel kennenlernen, dass sie wirklich ohne ihren Meister, ohne ihren Erlöser nichts in dieser Welt ausrichten können. Darum sollten sie lernen, ganz auf sein Wort ihr Leben abzustellen, zu warten, bis sich das erfüllt, was ihnen zugesprochen worden ist, und dann sich senden zu lassen durch die Kraft und Gabe des Heiligen Geistes. Wir haben ja gelesen schon in den ersten Versen der Apostelgeschichte, dass der Herr Jesus verheißen hat, dass die, die an ihn glauben, seine Zeugen sein werden. Werden, das Wort werden, das deutete ja darauf hin, dass sie es in dem Augenblick noch nicht waren, sondern sie sollen es werden. Und so ist auch der Zuspruch denen gegeben, die Jesus Christus kennengelernt haben. Zu denen wird auch gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich setze hinzu, wenn ich euch leiten kann. Das ist also immer die Voraussetzung. Und dann erlebten die Jünger, dass vor ihren Augen weg Jesus gen Himmel fuhr. Und ihnen wurde erklärt, dass so wie er gen Himmel gefahren ist, auch wiederkommen wird. Das heißt also in Jerusalem, auf dem Ölberg, wie wir es auch im Propheten Sacharja lesen. Als diese Botschaft nun das Herz der Jünger erfüllte, folgten sie diesem ersten Anweisungswort, was Jesus ihnen gab, nämlich in Jerusalem zu warten. Wir lesen ab Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen nach Jerusalem, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wir lernen aus diesem Abschnitt, wie auch wir bereit sein sollen, die Gaben und Wegweisungen in der Endzeit zu empfangen. Es braucht ja eine Form im Glaubensleben, um das, was Gott verheißen hat, zu empfangen. Wenn wir zum Beispiel zurückbleiben und nicht in der Nachfolge Jesu kontinuierlich stehen, erleben wir nicht mit, was er tut. Laufen wir vorne weg, dann kriegen wir es auch nicht mit und können nicht begabt werden in seiner Nähe. Wir brauchen also immer seine Nähe, jeden Tag aufs Neue, um auch die Gaben zu empfangen, die wir für den einzelnen Tag, für die Zeit vor uns, für die Arbeit in der Gemeinde, für das Leben im Heiligen Geist nötig haben. Ich habe diesen Abschnitt darum überschrieben: Bereitschaftsmerkmale zum Empfang des Geistes Gottes. Obwohl ja die Jünger, die Apostel, eigentlich alle aus Galiläa stammten, sollten sie doch zu Jerusalem auf die Verheißung vom himmlischen Vater, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes, warten. Der Herr ist ihnen ja unterschiedlich bereits erschienen an verschiedenen Orten, auch in Galiläa. Die Verheißung hätte ja vielleicht auch dort erfüllt werden können. Aber Jesus sagte, bleibt zu Jerusalem. So wie einst Gott im Sinai auf dem Berg Horeb zu Mose sprach und Anweisungen gab, die er wiederum dem Volke Israel weitergeben sollte, sprach er später aus dem Allerheiligsten der Stiftshütte, also immer von einem Ort, den er selber erwählt hat. Er redete nicht irgendwo, irgendwann, wie es dem Menschen gefiel, sondern immer dort, wie es ihm selber gefiel. Er gab den Ort an, wo er redete. Er zitierte Mose auf dem Berg Horeb, um ihm zu sagen, dass er ein Gesandter sein soll, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Er zitierte das ganze Volk zu dem Berg Horeb, um dort Mose die Gesetzestafeln zu geben. Und als sie dann im Land Israel waren, was sie einnehmen sollten, bestimmte auch Gott genau den Platz, wo er seinem Namen die Ehre geben will unter dem Volk. Durch David, der ja doch etwas tat, was man nicht hätte tun sollen, nämlich seine persönliche Königsstärke zu überprüfen. Er schickte nämlich aus, zu zählen im ganzen Land, wie viele Kriegsleute er zur Verfügung hat. Und das war Sünde. Er sollte nicht seine Kraft überprüfen, sondern sich auf die Kraft Gottes verlassen. Und so stellte ihm ja der Herr anheim, was er als Strafe zu erdulden haben möchte, Hungersnot oder vor den Feinden fliehen oder 3 Tage Pestilenz in Jerusalem. Und nun kam diese Pestilenz, viele starben. Und dann zeigte ihm Gott den Engel mit dem hauenden Schwert auf dem Berg Moria, auf dem Berg Zion, da wo Abraham bereits schon auch Isaak opfern sollte. Und da hörte diese Plage auf, da baute David einen Altar und opferte Gott. 2. Samuel 24 steht das geschrieben, dass eben auch dort das Heil vollführt werden soll und die Heilsrede. In 1. Könige 8 sehen wir, dass genau an diesem selben Platz dann der Tempel erbaut wurde durch Salomo und Gott diesen Tempel erfüllte mit seiner Gegenwart. Dort sollte sein Name wohnen, von dort aus wollte er reden zu seinem Volk, dort wollte er Anweisungen geben für das Evangelium, das in alle Welt gehen sollte. Nirgendwo anders sollte die Wegweisung stattfinden als zu Jerusalem. Denn in 1. Könige 8, Vers 10 und weitere lesen wir ja dann, dass Salomo betete um den Segen, der von diesem Ort ausginge, für alle, die sich dahin wenden. Gleich, was sie getan haben, ob sie gesündigt haben oder ob Israel in den Krieg zieht oder ob irgendetwas geschehen ist, was nicht gut ist, von welchem Ort auch sie hin zu diesem Tempel beten, soll ihnen von dort geholfen werden. Wir finden das ja auch heute noch in den jüdischen, in den Synagogen, dass man die Schriftrollen dort platziert Richtung Jerusalem, weil man eben von dort die Hilfe erwartet. Gott hat seinen Namen dort niedergelegt. Und das letzte Gericht zur babylonischen Gefangenschaft über Israel galt ja dann auch diesem Ort, dass Gott gesagt hat, ich rede jetzt nicht mehr. Denn wenn ich von Jerusalem nicht mehr zu euch reden kann, dann rede ich gar nicht. Und dann wurde Jerusalem zerstört, 2. Könige 25. Aber zugleich wurde auch verheißen, so lesen wir es im Propheten Sacharja, dass dieser Ort des Redens Gottes wieder eingerichtet werden sollte. Ich lese uns mal so als Vorspann diese Verse aus Sacharja 1, Vers 16 und 17. So spricht der Herr, ich will mich wieder zu Jerusalem wenden, mit Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaoth, und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden. Und weiter predige und sprich, so spricht der Herr, Es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Also mit anderen Worten, wenn die Rede zu Jerusalem aufhören musste wegen des Ungehorsams des Volkes, das dann in die babylonische Gefangenschaft geführt worden ist, kann die Rede auch nur dann wieder weitergeführt werden, wenn Jerusalem aufgebaut wird und wieder der Tempel errichtet worden ist. Die Erlösung von unserer Schuld, von unseren Sünden, konnte auch deshalb nur zu Jerusalem geschehen. Wir lesen das ja in den Evangelien, Johannes 19 zum Beispiel, Vers 16 bis 20, wo sie Jesus hinausführten wegen der Sünde aus der Stadt Jerusalem vor das Tor, auf einen Hügel Golgatha, der nahe der Stadt Jerusalem war. Versöhnung mit dem redenden Gott zu Jerusalem musste dort geschehen. Und die Himmelfahrt Jesu erfolgte gleichsam auch zu Jerusalem vom Ölberge her. So haben wir es in der Apostelgeschichte auch gelesen. Obwohl eben zwischenzeitlich Jesus auch an anderen Orten erschienen war. Er hätte genauso gut ja in Galiläa gen Himmel fahren können, rein menschlich gesehen, wegen seiner Erscheinung dort. Aber es konnte nur das Tor genutzt werden zum Himmel zu Jerusalem, wo das Auf und Ab des Redens und des Handelns Gottes stattfinden musste. Darum dreht sich auch heute in der Welt alles um diese Stadt Jerusalem. Darum ärgern sich so viele an dieser kleinen Stadt Jerusalem. Es gibt ja viel größere Städte in dieser Welt. Viel vielleicht äußerlich gesehen interessantere Städte, pulsierende Städte in der Wirtschaft und in der Kultur als in gerade Jerusalem. Aber Jerusalem ist deswegen umkämpft, weil hier das Reden Gottes stattfindet. Und der Satan will sein Reden dort an diese Stelle setzen. Er will so laut reden, dass man die Stimme Gottes nicht mehr vernimmt. Und darum versucht er, Jerusalem für sich zu gewinnen. So mussten also auch für die Nationen, das Evangelium sollte ja unter die Nationen gehen, diese Heilsgeschichte zu Pfingsten von Jerusalem ausgehen. Dort sollten nun die Jünger warten, bis sie diese Erfüllung der Verheißung empfangen, dass der Geist des himmlischen Vaters ausgegossen wird auf alles Fleisch. Und von dort aus dann diese Botschaft in die ganze Welt getragen wird, dass Gott den Menschen versöhnt hat mit sich selbst in Jesus Christus. Und alle, die an ihn glauben, auch die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Wir merken also, wie wichtig es ist, dass die Jünger zu Jerusalem bleiben mussten. Denn die Wiederkunft des Herrn geschieht auch in der Stadt des Friedens. Obwohl ja 70 nach Christus, also nach der Himmelfahrt, nach Pfingsten und nach der Aussendung der Jünger in alle Welt Jerusalem wieder zerstört worden ist, steht auch wiederum im Propheten Sacharja nicht nur etwas von dem Bau des zweiten Tempels, der ja auch kaputt gegangen ist, sondern es muss wieder ein Tempel errichtet werden, damit wieder das Reden Gottes von Jerusalem aus zu dem Reich des Friedens und alle, die damit einbezogen sind, stattfindet. Ich lese nochmal aus dem Propheten Sacharja Kapitel 8 jetzt ab Vers 2. So spricht der Herr, ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zebaoth ein heiliger Berg. So spricht der Herr Zebaoth, es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand, vor hohem Alter. Und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. So spricht der Herr Zebaoth, erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk, sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen, spricht der Herr. So spricht der Herr Zebaoth, siehe, ich will mein Volk erlösen aus dem Lande gegen Aufgang und aus dem Lande gegen Niedergang der Sonne. Handelt sich also nicht um die babylonische Gefangenschaft. Da war das Volk nur im Lande vom Aufgang der Sonne hingetrieben. Aber es soll auch kommen vom Niedergang, vom Abend. Darum bezieht sich die Stelle auf die Wiederherstellung Jerusalems in unserer Zeit und des Tempels, damit das Reden Gottes für das Friedensreich wieder stattfinden kann. Und im Vers 8 heißt es noch, und ich will sie heimbringen, dass sie in Jerusalem wohnen, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein, in Treue und Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, diese Gerechtigkeit, die Gott in Jesus Christus am Kreuz für uns erworben hat, und im Neuen Testament steht, die vor Gott gilt, die wird dann auch offenbar in dem Volke Israel, von Jerusalem aus. Wir verstehen also auch hier schon das Klagen derer, die nicht in Jerusalem waren, weil sie die Stadt verlassen mussten, aufgrund des Ungehorsams. In Psalm 137 steht dort, schon in Babel, ja, da sangen sie ein Klagelied, wie können wir freudig sein über Jerusalem, wenn wir so weit weg sind. Aber zugleich wird gesagt, meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, so ich Jerusalem dein nicht gedenke, so Jerusalem nicht meine höchste Freude ist. Ja, ich will meiner Rechten vergessen, meine Hand verlieren, wenn ich nicht daran denke. Also das Zentrum des Redens Gottes ist immer dort und deswegen soll die Sehnsucht auch dahin gehen. In Psalm 50 sehen wir nochmal eine Bestätigung dafür, dass dies Gottes Wille ist, zu Jerusalem zu reden. Da heißt es in Vers 1 bis 3a, Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, aus Zion. Das ist ja der Begriff dort für Jerusalem, bricht an der schöne Glanz Gottes aus Zion. Von dort kommt es. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Desgleichen lesen wir in Jesaja 40, wie wichtig es ist, dass wir das Zentrum des Redens Gottes beachten, um unser Herz dahin zu richten. Jesaja 40, Vers 9. Zion, du Freudenboten, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenboten, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Hier verstehen wir auch Johannes 10, wo es um den guten Hirten geht. Er weidet seine Herde, seine Schafe zu Zion und von Zion aus. Jerusalem wird also, und das sollten bereits auch hier die Jünger und die Apostel lernen, sie sollte keine fremde Stadt werden, sondern die Stadt Gottes bleiben. So können wir auch heute sagen, Jerusalem wird keine islamische Stadt werden, auch keine christlich-orthodoxe oder römisch-katholische oder palästinensische Stadt, sondern es wird die Stadt Gottes sein, wo Jesus Christus, der Messias, regiert und redet und die ganze Welt steuert und lenkt. Lesen wir noch einmal im Alten Testament, bevor ich jetzt zu den drei Punkten komme. Sacharja 2, Vers 14 bis 17, von dieser wunderbaren Wiederherstellung. Vers 14 bis 17. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden, also nicht nur einzelne Personen, viele Völker zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein. Und ich will bei dir wohnen und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Also bleibt zu Jerusalem, so sagte der Herr zu den Jüngern, und wartet auf das, was ihr geschenkt bekommen sollt. Drei Dinge sind in der Haltung notwendig gewesen und sind auch für uns notwendig, um die Geschenke Gottes zu empfangen. Einmal ist es der Glaube, das Vertrauen und die Einmütigkeit, so haben wir gelesen. Glaube ist ja notwendig zum Empfang der Zusagen des Herrn. 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu mussten die Jünger diese Erfüllung erst empfangen. 10 Tage nach der Himmelfahrt. Sie blieben im Glauben an dem Wort des Herrn, der gesagt hat, es wird kommen. Es ist also sehr wichtig zu erkennen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, auch wenn ich die Erfüllung noch gar nicht sehe. Glaube ist notwendig, auch da, wo ich noch nicht erkennen kann, ob das, was ich glaube, was ich im Glauben angenommen habe, wirklich Realität wird. Sie mussten es glauben. Und hier wird ja auch aufgezählt, wer alles dabei war. Und ich persönlich bin dankbar auch zu lesen, dass Maria und ihre Söhne dabei waren. Von denen lesen wir ja in Johannes 7, dass sie nicht an Jesus glaubten, aber offenbar doch gläubig geworden sind, nämlich auch Judas und Jakobus. Von ihnen lesen wir später, dass sie sogar gebraucht worden sind, um die Briefe zu schreiben, Jakobusbrief und den Judasbrief, weil sie mitgewartet haben auf die Verheißung, die der Herr gegeben hat. Sie durften also später Botschaften weitergeben, vielleicht aus der Erfahrung ihres eigenen Lebens. Judas, der gab weiter, dass man vorsichtig sein muss gegen Strömungen der Zeit. Viele Irrlehren und Irrlehrer sind unterwegs. Viele falsche Zeugen schleichen sich in die Gemeinden. Er war ja selber ein falscher Zeuge zunächst. Er sagte, das ist nicht wahr, was Jesus dort sagt. Nicht? Und er verlästerte ihn. Aber er glaubte, ein frommer Mann zu sein in Israel. Und so gab er quasi auch diese Erfahrung weiter. Jakobus merkte auch, dass es nicht nur auf Glauben ankommt, sondern der lebendige Glaube muss auch Taten haben. Und darüber schrieb er einen Brief, durfte diesen Brief schreiben. Er war mit bei den Wartenden. Denn in Hebräer 11, Vers 6 steht ja, dass wer zu Gott kommen will, er muss glauben. Also sie mussten glauben, die Jünger, obwohl sie jetzt Jesus nicht sahen. Sie mussten glauben, dass das, was er gesagt hat, sich auch erfüllt. Und sie wussten noch gar nicht mal, wann es sich erfüllt. Sie saßen einfach da zu Jerusalem, auf dem Berg Zion, im Obersaale, da, wo sie das letzte Abendmahl mit Jesus gefeiert haben und wussten nicht wann. Man hat ihnen nicht gesagt, dann und dann wird es sein. Bleibt einfach dort. Ihr müsst glauben, dass das Wort Gottes stimmt. Und liebe Geschwister, das gilt auch uns heute. Wir müssen glauben, dass Gottes Wort stimmt und keine persönliche Bibelkritik zulassen. Auch wenn wir das Wort nicht verstehen. Auch wenn wir gar nicht wissen, wann sich welches Wort wie erfüllt. so glauben wir, dass es sich erfüllt. Und das ist für uns ganz persönlich wichtig. Wenn wir das nicht mehr im persönlichen Leben zulassen und tun, haben wir keine Orientierung. Wir müssen uns festhalten am Worte Gottes und sagen, Luther war ja sehr burschikos in seinen Aussagen, er hat in seiner Mundart gesagt, wir müssen Gott seine Verheißung um die Ohren schlagen. Also mit anderen Worten, du hast das gesagt, Herr, und das stimmt. Und du stehst dazu. Wie, weiß ich nicht. Aber du wirst es tun. Verstehen wir? Das ist für uns persönlich, als Gemeinde auch, als Zeugen in dieser Welt sehr wichtig. Also ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen glauben, dass er da ist und dass er, und das sollten die Jünger auch erfahren, wie es in Hebräer 11, Vers 6 steht, dass er ein Vergelter sein wird für den Glauben, dass er ein Belohner sein wird. Wer glaubt, der wird es auch empfangen. Er wird es auch erleben, was gesagt ist. Wir können uns da ein Beispiel mal geben. Wir kennen ja diese Geschichte, dass Jesus über den See Genezareth fuhr und wieder nach Kapernaum kam. Da kam ihm der Jairus entgegen, der Oberste von der Synagoge. Er hatte ein schwerwiegendes Anliegen, nämlich seine 12-jährige Tochter war nicht nur krank, sondern todkrank. Todkrank. Das heißt also, die Möglichkeit, dass sie jederzeit im kürzeren Abstand stirbt, war gegeben. Er kam zu Jesus und sagte dann und bat, komm doch in mein Haus und segne meine Tochter, leg die Hände auf sie, dass sie gesund wird. Während er diese Bitte aussprach, kamen Diener aus seinem Haus und sagten, bemühe den Meister nicht, er ist gestorben, sie ist gestorben. Bemühe den Meister nicht, es ist jetzt vorbei. Aber genau in diesem Augenblick sagte Jesus Folgendes zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Nun stellen wir uns das einfach mal vor. Es kommt jemand zu uns, der uns solche Hiobsbotschaft erzählt, eben dass die Tochter gerade gestorben ist und ich kam mit meinem Anliegen zu Jesus, du kannst doch helfen. Ja, was mache ich dann? Sage ich, danke Herr, dass du bereit warst, mir zu helfen. Aber jetzt haben wir ja gerade die Botschaft gehört, die Tochter ist gestorben. Jesus sagt, nein, fürchte dich nicht, glaube nur. Und erstaunlicherweise, der Jairus ging darauf ein. Der hat nicht gesagt, das klappt nicht. Wenn du das sagst, Herr, dann stimmt es. Das ist Glaube. Wenn du zu mir sagst, ich soll vertrauen, dann muss ich das tun. Und dann gingen sie dorthin und siehe da, Jesus weckte dieses Töchterlein auf. Es lebte. Es gab keine Widerrede von diesem Jairus. Wer nicht glaubt, empfängt auch nicht. Wir müssen auf das Wort Gottes unser Leben abstellen. Wer nicht glaubt, stellt sogar Gottes Wort immer in Frage. Und in 1. Johannes 5,10 können wir sogar Schwerwiegendes lesen, wer nicht glaubt, macht doch Gott zum Lügner, indem er einfach sagt, Herr, was du sagst, stimmt nicht oder stimmt nicht immer. Bei mir stimmt es dann in meinem Falle sicher nicht. Wir dürfen Gott nicht zum Lügner machen. Die Jünger, sie glaubten, sie blieben einfach an dem Platz, weil Jesus gesagt hat, bleibt zu Jerusalem, dann werdet ihr die Verheißung des himmlischen Vaters empfangen. Denn der Glaube, so hatten wir auch im Hebräerbrief ja gelesen, ist eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht, können wir vielleicht sagen. Der Glaube, das ist Glaube, dass ich dem Wort Gottes so vertraue, als ob ich das sähe, was ich empfangen soll, was ich noch nicht empfangen habe. Der zweite Punkt, oder das zweite Merkmal, was wir bei den Aposteln sehen können, ist nicht nur Glaube, dass das stattfinden kann, sondern Vertrauen. Vertrauen. Und zwar darin gehend Vertrauen, dass diese Erfüllung der Verheißung nie zu spät kommt. Denn wir wissen, warten kann sehr schwierig sein, kann uns die Kraft kosten, kann uns müde und matt machen, so dass wir gar nicht bereit sind, wenn die Erfüllung der Verheißung eintritt, sie dann anzunehmen. Vertrauen heißt, ich glaube nicht nur, dass du es tust, sondern vertraue dir, dass du es so tust, dass ich es auch empfangen kann. Und zwar, du kommst nicht zu spät. Wir wissen nicht, wie viele Tage wir hier in Jerusalem warten müssen, aber eines haben wir im Herzen. Wir vertrauen dir, Herr, dass wir nicht über das Maß warten müssen, sondern so, dass wir noch die Verheißung empfangen können. Wir können uns da auch Beispiele nennen aus dem Alten Testament. Gott wollte sein Volk aus Ägypten erlösen. Er wollte ja sie in das Land Kanaan bringen. Er wollte es wachsen und gedeihen lassen, damit es dann auch die Gebote empfangen kann vom Berg Horeb und mit diesem Gesetz und den Geboten auch in das neue Land einziehen kann. Da ließ es der Herr zu, dass Josef, der 11. Sohn von Jakob, von seinen Brüdern angefeindet wurde, verkauft wurde nach Ägypten. Was passierte dort? Er kam an den Hof des Kämmerers des Pharaos und diente vorzüglich. Er wurde geehrt, aber die Frau von Potiphar versuchte ihn zu verführen. Er wehrte sich, weil er ein gläubiger Mann war und sagt, das mache ich nicht mit. Und weil sie leer ausging, klagte sie ihn an und sagte, er wollte mich verführen. Was passierte? Er kam, der Josef, ins Gefängnis. Aber die Verheißung war doch, dass hier ein Erlöser herauswachsen sollte, um das Zukünftige zu regeln. Nämlich die ganze Zeit der Hungersnot, den Samen, den sich Gott erwählt hat, zu ernähren, die ganze Familie und das, was da gewachsen war in der Familie Jakob. Josef war im Gefängnis. Aber genau zum richtigen Zeitpunkt brachte Gott Josef heraus und setzte ihn zum zweiten Mann im Staate, so dass der ganzen Familie in Kanaan geholfen werden konnte, dass eben seine Familie nach Ägypten kam, sich das Volk vermehrte, bis zu dem Tag, dass es ausziehen konnte aus Ägypten, die Gebote Gottes empfing und die Verheißung bekam, das Land Kanaan einzunehmen. Gott kam nicht zu spät, obwohl es so aussah, weil eben Josef im Gefängnis lag. Noch zwei andere Beispiele möchte ich nennen. Da waren ja doch diese gesegneten Freunde von Daniel auch in der babylonischen Gefangenschaft. Sie blieben ihrem Gott treu, sie wollten keinen Götzendienst betreiben. Und dann hieß es doch unter Nebukadnezar in Babel, dass man ein Standbild anbeten sollte, wenn man den Hall der Posaunen hörte und die Musik hörte. Aber diese drei Leute, die Freunde Daniels, taten das nicht. Die Androhung lautete, dann kommen sie in den Feuerofen, wenn sie das nicht tun. Wo bleibt die Erfüllung der Verheißung, dass sie beschützt werden? Sie haben sich doch zu Gott gehalten. Sie haben nicht das Bild angebetet, wurden in den Feuerofen geworfen, aber Gott kam nicht zu spät. Sie kamen unversehrt wieder heraus. Gott kam nicht zu spät. Sie vertrauten ihrem Herrn und Nebukadnezar ließ ja dann ein Schriftstück verfassen, dass man diesem Gott, dem sie vertraut haben, jetzt die Ehre geben muss. Also Glaube ist das eine, aber Vertrauen auch, Dass er nicht zu spät kommt in meiner Lebenssituation, gilt auch, müssen wir auch haben. Desgleichen hat es ja Daniel später auch erlebt, dass die Menschen ihm neideten, und zwar als dann die Herrschaft Babels schon kaputt gegangen war, dann kam ja das Medo-Persische Reich unter Darius, und dann klagten ihn auch die Leute an, den Daniel, weil sie neidisch waren auf ihn. Er vollführt ja hier einen Gottesdienst an dem Dienst des Herrschers, des Königs vorbei. Und dann wurde ein Gesetz erlassen, wer innerhalb 30 Tagen jemand anders um etwas bittet, außer eben Darius, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Daniel hielt sich aber an Gott. Er betete nach Jerusalem jeden Tag. Und die Folge war, schlussendlich musste er zu den Löwen in den Graben. Ja, kam da Gott schon wieder zu spät? Nein, Gott kam nicht zu spät. Den Löwen wurde das Maul zugestopft. Sie konnten keinen Schaden tun. Und Darius fragte ja auch ängstlich dann, bist du noch da, Daniel? Ja, dein Gott hat dich bewahrt. Ja, ich habe auf ihn vertraut. Nicht nur geglaubt, dass er das kann, sondern vertraut, dass er es tut. Verstehen wir? Das haben die Apostel, die Jünger hier zu Jerusalem auch. Sie haben geglaubt, was Jesus sagte, und sie haben vertraut, dass er es zum richtigen Zeitpunkt auch tun wird, dass sie nicht zu Schanden werden. Und das Dritte, was man hier feststellen konnte, war die Einmütigkeit. Das ist eine Vorbedingung auch für jede Gemeinde, die Verheißungen Gottes zu empfangen. Sie waren einmütig beieinander und warteten einmütig auf dieselbe Verheißung Gottes durch sein Wort. Sie glaubten einmütig alle dasselbe, dass Gott seinen Sohn zur Erlösung für ihre Sünden, für alle ihre Sünden sandte. Keiner war ausgenommen. Sie vertrauten, dass Jesus Christus auch sein Versprechen einlösen würde. Er steigt auf zum Vater und der Geist des Vaters kommt herab. Sie ließen auch, und das ist so wichtig hier an dieser Stelle gewesen und ein Signal für jede werdende, wachsende und bestehende Gemeinde, sie ließen den Frieden von Golgatha, den Frieden der Erlösung bei sich zu. Denn Einmütigkeit heißt, dass jeder Streit, jede Eigenmächtigkeit, jede Verletzung und Lieblosigkeit dem Nächsten gegenüber unterlassen werden muss. Das ist Einmütigkeit. Da gab es keinen Streit. Da gab es also auch keine Verletzung, keine Lieblosigkeit, keine Ich-Bezogenheit. Das war eine Voraussetzung, die Einmütigkeit, jetzt die Erfüllung der Verheißung Gottes zu empfangen. Wenn sie untereinander im Streit gelegen hätten, hätten sie Pfingsten möglicherweise verpasst. Gott kann nur da seinen Anker anlegen, so heißt es ja an einer stillen Stelle, da wo alles zur Ruhe gekommen ist. Wo der Friede Gottes vorherrscht, da kann er beschenken. Eine wunderbare Aussage, die wir hier lesen können. Alle, die dort waren, suchten nur die Gegenwart des Herrn, nichts anderes. Sie waren alle nur dankbar über die Errettung von Sünden. Und sie wollten nur den Nächsten gesegnet wissen. Durch den Zuspruch und die Kraft des Herrn. Das ist die Zubereitung im Herzen für ein erweckliches Leben bei dem Einzelnen, in der Gemeinde und im Auftrag in dieser Welt, wo die Einmütigkeit untereinander zugelassen wird, da entsteht Frucht. Der Apostel Paulus hat das später in Römer 15 auch nochmal deutlich gemacht. Er wiederholte quasi die Worte oder das Sein, was am Anfang der Bildung der Gemeinde stand. Ab Vers 5 sagt er, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander oder einmütig gesinnt seid. Und zwar Jesus Christus gemäß, nicht nach irgendjemand, sondern nur ausgerichtet auf Jesus Christus, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Das haben die Apostel hier getan. Den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Einmütigkeit. Oder an die Philipper schrieb der Apostel dann später in Kapitel 2, Vers 2 und 3, tut nichts durch Zank oder eitle Ehre. Nichts. Sondern einer achte den anderen höher, wünsche dem anderen das Beste. Hier liegt also die Vorbereitung zum Empfang des immer vermehrteren Segens Gottes auch für uns in der Endzeit. Glaube, Vertrauen und Einmütigkeit. Diese schaffen die Grundlage, um nach Gottes Willen handeln zu können. Wo Glaube, Vertrauen und Einmütigkeit nicht zusammenspielen, ist auch die Möglichkeit, nach dem Willen Gottes zu handeln, nicht gegeben. Denn nur dort, wo diese Dinge sind, kann der Herr auch der Schenkende, Beschenkende sein. Aber diese Grundlagen, und das dürfen wir auch uns sagen, sind wiederum Geschenke des Herrn. Glaube ist ein Geschenk, Vertrauen ist ein Geschenk, Einmütigkeit ist ein Geschenk. Auch das sind Dinge, die wir nicht machen können, sondern die wir erflehen, die wir erbitten. Und wenn die vorhanden sind, dann geschieht auch Weiteres, weil eben der Herr in allen Dingen geehrt werden soll und gepriesen werden muss. So wie es in Kolosser 1, Vers 16 bis 18 steht. Er hat das Vorrecht in allen Dingen. Noch ein letztes Wort darum, warum steht hier, dass eben die Jünger nach Jerusalem gingen, einen Sabbatweg entfernt. Ein Sabbat, Sabbat heißt ja Ruhe, an diesem Tag sollte keine Arbeit geschehen. Alles, was an diesem Sabbat geschah, sollte nur in dem Bereich des Gottesdienstes stattfinden. Und hier heißt Sabbatweg, man hat das mal so versucht auszurechnen, vielleicht 1000 Schritte etwa. Ja, dann artet das noch nicht in Arbeit aus. Ölberg und Jerusalem, die Gabe des Heiligen Geistes, das gehört zusammen innerhalb des Sabbats, der Ruhe. Denn Jesus hat gesagt, wenn ich nicht auffahre, gen Himmel kommt der Geist nicht zu euch runter. Das ist alles in diesem einen mit drin, das gehört zusammen, Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu im Geiste und macht Wohnung in den Herzen, deswegen ein Sabbatweg entfernt. Das hätte ja auch ausgespart werden können, brauchte nicht unbedingt hier drin stehen. Aber es ist sehr wichtig, auch im jüdischen Denken, dass hier ein Zusammenhang ist im geheiligten Leben, Himmelfahrt und Gabe des Heiligen Geistes. Also noch einmal, Glaube, Vertrauen, Einmütigkeit unter denen, die Gott lieben, sind Voraussetzungen, um weitere Geschenke des Segens für sich selbst, für die Gemeinde, für den Dienst in der Welt zu empfangen. Wir brauchen seinen Geist, den Geist der Erweckung. Soweit zu diesen Versen, zu den kurzen Versen. Das nächste Mal sind wir ja dann in 14 Tagen schon bei der Befindung einer Neuwahl eines weiteren Apostels.